Impuls. Lektionen. Der Mensch lernt etwas, um sein eigenes Verhalten zu schulen. Ein verbessertes Verhalten führt zu einem einfachen Leben. Man kann so vor Ort bestehen und hat geringe Mühe dabei, sich für seine Sache einzusetzen. Ein ausbleibender Erfolg hat uns etwas aufgezeigt. Das führt zu gewissen Lektionen, die damit zu tun haben, was wir getan haben. Damit gehen wir um, was uns davon klar geworden ist.